Brief an einen Unterstützer. Dieser russische Führer Putin weiß offensichtlich, dass sich für ihn ein Fenster auftut. Während Amerika aus Mangel an Soldaten hoffnungslos militärisch überdehnt ist, wenigstens bis zur nächsten Wahl. Ich habe gelesen, dass Amerika mindestens 2 Jahre braucht, um aus Rekruten eine voll ausgebildete, mit Personal und Material ausgestattete Division gefechtsbereit zu haben. Mit den heutigen Militärs ist das, glaube ich, ein Szenario des Optimalfalles. Interessant, was Sie über Rasse in den US-Streitkräften sagen. Das wird zu einem Problem, das wohl manche der grandiosen Pläne der Neokons und ihre Vorstellungen von einem Weltreich zum Entgleisen bringen dürfte. Die Natur wird sich nicht immer unterdrücken lassen, ganz gleich, was die PR-Leute sagen oder brennend wünschen. Es gibt Unterschiede, die zum Vorschein kommen und alle diese Lotusesser einholen und schließlich widerlegen werden, die auf Biegen und Brechen die Wirklichkeit von Äonen der Evolution leugnen. Es gibt keinen Zweifel, dass auf dem Gebiet der Waffentechnik die USA im Augenblick einen großen Vorsprung hat. Aber andere Völker mit einer imperialen Geschichte wissen, dass es eine Sache ist, einen Feind zu schlagen, und eine andere, ihn niederzuhalten, zu bändigen und zur rechten Zeit zum Freund zu verwandeln. Dieser ganze Raum, Syrien, selbst die Türkei, Iran, Irak, Libanon, Ägypten, was für ein fragwürdiges Sammelbecken für die Zukunft. Ich mag dieses ganze Gebiet überhaupt nicht. Wir sollten ihnen den Marktpreis für ihr Öl zahlen, weil ohne Zweifel unter Berücksichtigung all der erschreckenden Kosten für den Krieg, der direkten und indirekten, ein Barrel Öl uns mit $200 statt 25 verrechnet werden müsste. Irre Situation. Es gibt noch etwas, was zum Chaos im Mittleren Osten gehört und das bisher meines Wissens noch nicht besprochen wurde. Die Abschlagszahlung für Bush und Freunde mit billigem irakischen Öl wird zusätzlich zum Auftreten des echten irakischen Anteils der Ölproduktion auf dem Markt erfolgen. Das wiederum heißt, dass arabische Scheichs Milliarden Dollars verlieren werden. Und die geizigen Scheichs werden das überhaupt nicht mögen. Diese selben Scheichs können uns das Leben sauer machen, indem sie einfach Strecken von Ölleitungen, Verladestationen und so weiter hochjagen und die irakische Ölerzeugung zurückdrängen. Mittlerweile fördert Russland fast 10 Millionen Barrel am Tag. Multipliziert man das mit $29 je Barrel, gibt das täglich 290 Millionen an Einkommen. Das ist eine ungeheure Summe. Heute kostet ein Barrel bereits $40. Russlands Öl ist teuer zu produzieren. Vor etwa einem Jahr reichten $22 je Barrel als Minimum, um Unterhalt und Abschreibung der Anlagen und die Kosten für die Arbeit zu gewährleisten. Ich würde alles wetten, dass jene geschickten Russen den gierigen amerikanischen Kapitalisten zusammen mit ihren Oligarchen erlaubt haben, ein bisschen Wunschdenken zu betreiben und sie ermutigten, in Probebohrungen über die ganzen zentralasiatischen Republiken hinweg zu investieren, ihre Ausrüstung, ihr Geld und russische Arbeiter einzusetzen, um alle möglichen neuen Ölfelder zu finden. Sie haben dieses Vorgehen in den letzten 12 bis 15 Jahren gestattet. Nun ist die Schmutzarbeit getan und die USA und die Ölkartelle haben 8 frühere Sowjetrepubliken mit Bohrtürmen und Versorgungsdepots besetzt. In der Hauptsache Flugbasen, groß genug, um den riesigen C-5 Galaxis das Einfliegen von Nachschub zu ermöglichen. Alle diese nicht lebensfähigen, auf den Landkarten entstandenen Länder sind zu weit weg von Amerika, zu sehr im Binnenland, zu isoliert, um Amerika einen Rückfluss seiner Investitionen zu versprechen. Wenn meine Theorie richtig ist, ist es den Russen gelungen, entsprechend ihrer Kriegstaktik gegen die Deutschen, die Amerikaner zu umarmen, anstatt zurückzuschlagen. Milliarden aus Amerika herauszusaugen für eine Illusion künftigen Reichtums. Putin soll ein guter Schachspieler sein. Amerika ist auf die verschiedenste Art in derartigen Plänen verwickelt, die seine eigene Wirtschaft überfordern auf Kosten dessen, was wir auf Deutsch Volksgut nennen, den wirklichen, von vielen Generationen erarbeiteten Reichtum. So haben zweifellos die Neokonservativen den militärisch-industriellen Ölkomplex an Industriegiganten Halliburton um Cheney und Rumsfeld verkauft. Alles, was sie anstrebten, war, Saddam auszuheben, den Irak für 2 Generationen zu zerstören und dann das Gleiche mit Syrien, dem Libanon, Iran und vielleicht sogar Saudi-Arabien zu machen. Wenn der Plan gut funktioniert, werden die Israelis die unangreifbare militärische Supermacht im Mittleren Osten werden, bedroht nur von einer Rotte von Ziegen und Schafhirten. Das ist noch immer der Plan. Wir sind in einem Rennen gegen die Zeit. Russland könnte der große Verderber im Spiel sein, wenn es lange genug genügend Öl pumpen kann, um ihre sterbenskranke Wirtschaft auf die Füße zu stellen und wieder ein Gegengewicht zu bilden. Russland wird das unter einem autoritären Regime tun können, letzten Endes einem System nationalsozialistischen Typs. Weil die Erbmasse in Russland solche Einbuße erlitten hat durch 70 Jahre Bolschewismus, Säuberungen, Hunger, Alkoholismus und so weiter, gibt es in der Mittelschicht noch nicht genug aus eigenem Antrieb motivierte Menschen. Es braucht mindestens noch 1 oder 2 weitere Generationen, bevor sein Genbestand sich hinreichend erholt hat für eine geistige, physische, staatliche Renaissance. Leider. Putin lädt alle Russen ein, aus den früheren Sowjetrepubliken nach Hause zu kommen, aus dem Baltikum und sonst woher, um diesen Mangel zu verringern. Er benötigt ebenfalls eine dramatische Erhöhung des Lebensstandards. Er setzt bereits zur Verbesserung der Infrastruktur nach nationalsozialistischem Vorbild Straßen- und Schienenbau ein, 250 Brücken, zusätzlich die Endstrecke der Amur-Verbindung, die am Ende die transsibirische Bahn von Moskau nach Wladiwostok vervollständigen wird. Dies wird weite neue Regionen für Holzabbau und Bergbau eröffnen. Diese ganze hektische Aktivität ist jetzt im Gange, während Amerika seine Substanz vergeudet, um den Juden gefällig zu sein. So geht es einer Nation, die für ihre Torheiten im Ersten und Zweiten Weltkrieg bestraft wird. Alle Schuld rächt sich auf Erden, so auch die Amerikas. Die Vergeltung kommt spät, aber sie kommt. Die rassische Zusammensetzung der amerikanischen Bevölkerung sorgt für eine sich abzeichnende Katastrophe in vorhersehbarer Zukunft. Zu Hause, intern und draußen im Imperium. Mit etwas Glück werden Sie und ich noch erstaunliche Veränderungen erleben. Sicherlich harte Zeiten, denn die westliche Welt ist zu lange an Körper und Geist verweichlicht. Das Schicksal wird sie wieder in Form peitschen. Als ich noch frei war, habe ich immer gepredigt, dass jede Errungenschaft nichts anderes ist als der Sieg der Ordnung über die Unordnung. Das ist es, was mich in Bezug auf die Neokons beunruhigt. Sie haben zentrale Organisationen mit Hilfe der Gehirnmasse der jüdischen Lobby. Die nationalen, für den Isolationismus eingetretenen Bewegungen von America First konnten ihr Land nicht aus dem Zweiten Weltkrieg heraushalten, weil sie keine zentrale Organisation hatten. Dagegen war die jüdisch-freimaurerische Seite insgeheim zentral organisiert, um den jüdischen Plänen zu dienen. Ich lese gerade ein gutes und sehr aufrüttelndes Buch hierüber von Professor Charles H. Dyer, Sturmwolken am Horizont. Wenn nicht eine organisierte Anstrengung in Gang gesetzt werden kann, um die Neokons gezielt aus dem Sattel zu stoßen, wird diese einmalige Gelegenheit bald vorbei sein. Wenn Sharon noch ein paar Jahre lebt und sein Größenwahn und seine Raserei noch ein paar seiner Nachbarn trifft und Amerika dadurch immer mehr in militärische Katastrophen und politische Abenteuer hineinzieht, wird dies unvermeidlich zu Kriegsmüdigkeit in der Heimat und allgegenwärtige Abneigung gegen die Neokons und ihre Meister führen. Ich versuche oft, einen Vergleich zwischen Mussolinis törichten Angriffen in Nordafrika und Albanien und der heutigen Lage zu ziehen. Hitler hatte keinen Feldzug auf dem Balkan geplant, doch als sein Verbündeter Mussolini von einigen Griechen und britischen Soldaten zum Laufen gebracht wurde, mussten deutsche Truppen 6 kostbare Wochen lang dort aufräumen, statt in dieser kritischen Phase in Russland eingesetzt zu werden. Man stelle sich vor, was Rommel in Russland hätte bewirken können, wäre er nicht in Nordafrika gebunden gewesen. Oder wenn die Deutschen Malta genommen hätten, statt den Verrätern unter Badoglio zu erlauben, es als stationären Flugzeugträger gegen Rommels Nachschublinien bestehen zu lassen. Wenn Amerika nicht sehr, sehr vorsichtig ist, könnten die Kriegsplaner der USA auf denselben verhängnisvollen Weg geraten, wenn der Psychopath Sharon einen Großbrand auslöst und die amerikanischen Gojem bluten lässt, wie jetzt im Irak und vielleicht im Libanon, in Syrien, später im Iran. Es würde nicht lange dauern, bis es in den USA zu massiven Unruhen käme, genau wie im alten Rom, ohne genügend geeignete Soldaten, um die Aufrührer niederzuschlagen. Die Polizei, aus den Ghettos der Mexikaner und Neger angeworben, wird nicht auf ihre eigenen Leute schießen. Auf jeden Fall nicht lange. Die nächsten 4 bis 6 Jahre sind den Ereignissen im römischen Weltreich beängstigend ähnlich. Und ich sitze hier mit Ihnen zusammen Klagelieder anstimmend, mit einem zusammengebastelten Halter für meine Bleistiftstummel, um das letzte bisschen aus meinen Farbenstiften herauszulocken. Was für ein Schicksal. Brief an Ingrid. Ich bereite mich auf den morgigen und übermorgigen Gerichtstag vor. Wieder eine ekelhafte, quälende Pflichtübung. Ich bin etwas besorgt, dass du an diese Termine so viel Hoffnung knüpfst. Bitte, meine Liebe, denk an die niederträchtigen, hasserfüllten, korrupten Mächte, die gegen uns stehen. Sie haben fast erreicht, was sie 35 Jahre lang verfolgt und laut von allen Dächern gepfiffen haben. Sie werden den Adler nicht kampflos aus dem Käfig lassen. Also musst du ständig auf eine Enttäuschung eingestellt sein. Aber tröste dich mit dem Wissen, dass alles in unserer Macht Stehende mit den uns verfügbaren und von uns bezahlbaren Mitteln getan wird, um eine Änderung herbeizuführen. Wenn je ein Beweis dafür angeführt werden müsste, dass diese Leute zum Schaden der Länder und Staaten tätig sind, in denen sie leben und arbeiten, und dass sie alles verderben, was sie anfassen, dann ist es mein Fall. Ihre Rachsucht ist an jedem Aspekt meines Falles offensichtlich. Von der Entführung am Anfang zu der Behandlung, die du und ich im Bezirksgefängnis Blount erfuhren, bis zu dem faulen Zauber hinter den Kulissen an den Gerichten in Knoxville und Cincinnati. Und bei allem, was sich hier abspielt. Hitler hat sie nicht zu Unrecht den Bacillus der Zersetzung genannt. Diese Phase in unser beider Leben wird vorübergehen. Wann dies geschehen wird, ist uns gegenwärtig verborgen. Treib die Dinge weiter, die wir uns zum Ziel gesetzt hatten. Ich werde meinen Teil zum Gelingen beitragen. Das ist mein Versprechen an dich, an diesem Tag vor der Gerichtsverhandlung.